114. Diese Zahl ist für den S. Fischer Verlag so etwas wie eine magische Zahl. Sie soll Glück bringen für die heikle Passage eines der wichtigsten deutschen Belletristikverlage. Die Passage aus der Buchdruckgeschichte in die digitale Zukunft. 114, das ist zum einen die Hausnummer des Verlagssitzes in der Hedderichstraße in Frankfurt-Sachsenhausen. Eine alte, sorgsam restaurierte Fabrik mit einer modernen Dachterrasse, von der aus man über ganz Frankfurt schauen kann. Peter Sillem, Cheflektor des S. Fischer Verlages. Ja, es ist die alte Schriftgießerei David Stempel. Hier wurden die Bleilettern tatsächlich hergestellt, gegossen für den Bleisatz. Es wurden aber auch sehr schöne Schriften entwickelt, zum Beispiel die berühmte Stempel Garamond. Und insofern ist es passend, dass der Verlag hier zu Hause ist. Über dem Portal, über dem Eingangsportal, das Sie gerade beschrieben haben, prangt Gutenberg. Also ein gutes Zuhause für einen Verlag. 114. Mit der Hausnummer des Verlagssitzes als Glückszahl will S. Fischer aber auch den Weg in eine Zukunft einschlagen, die aus der Gutenberg-Galaxis der gedruckten Texte hinausweist. 114.de. So lautet der Name eines literarischen Online-Magazins, in dem die Autoren des Verlages bloggen. Auch Facebook oder YouTube sind längst Medien, in denen der Verlag unterwegs ist, um die Digital Natives über neue Texte zu informieren. Fischer-Cheflektor Peter Sillem. Genau diese Frage, wie erfahren Menschen von der Existenz eines Buches beispielsweise? Und da müssen wir als Verlage, als Buchverlage hellwach sein und wirklich dranbleiben, gucken, was verändert sich. Und diese Wege mitgehen und uns nicht mehr nur auf einen Königsweg verlassen können. Und das wird auch von Buch zu Buch, von Genre zu Genre verschieden sein. Wir verlegen durchaus auch reine E-Books, also ohne, dass es einen Printhintergrund gibt. Das sind dann kürzere Bücher, die sind im Prinzip angesiedelt zwischen Zeitschriften und den klassischen Büchern im Umfang von 50, 60 Seiten. Die verlegen wir. Andere Verlage machen das mittlerweile auch. Sagt Thomas Karl Schwörer, Verleger des rund 30 Mitarbeiter zählenden Campus Verlages. Auch Campus ist ein Frankfurter Unternehmen mit Sitz im Multikulti-Viertel Bockenheim. Campus ist ein reiner Sachbuchverlag, während S. Fischer mit rund 150 Mitarbeitern zu den führenden deutschen Verlagen im Bereich Belletristik zählt. Die Herausforderung jedoch, sich auf das Zeitalter des E-Books einzustellen, müssen beide Verlage gleichermaßen annehmen. Das E-Book steht für Campus-Verleger Thomas Karl Schwörer strategisch längst auf einer Stufe mit dem gedruckten Buch. Es gibt beides und wir sind gut beraten, beides zur Verfügung zu stellen. Und so wird es auch eine ganze Weile bleiben. Es ist auch unabhängig vom Alter. Es gibt Menschen in meinem Alter, 57, die mit großer Leidenschaft die elektronischen Medien verfolgen. Es gibt junge Leute, Studierende, die lieber Print benutzen, zum Beispiel im Studium. Es geht querbeet durch und wir lassen unseren Lesern die Wahl, was sie haben möchten. Ob gedrucktes oder elektronisches Buch, die Wege, auf denen die Inhalte zu den Lesern kommen, sind für die Verlagsbranche heute sekundär. Die Wege sind beliebig, aber nicht die Inhalte, betont Peter Sillem vom S. Fischer Verlag. Die Lektoren müssen aus seiner Sicht heute mehr denn je Gralshüter der Textqualität sein. Erst einmal entwickeln wir das mit unseren Autoren, was wir glauben, was der Öffentlichkeit gesagt werden könnte oder sollte. Und dann müssen wir schauen, dass wir das Publikum davon überzeugen. Das ist also ein altes Credo unseres Verlagsgründers Samuel Fischer. Man muss dem Publikum Werte aufzwingen, die es nicht will. Das sei die vornehmste Aufgabe des Verlegers. Das gilt für uns nach wie vor. Doch wenn es nach Internetkonzernen wie Google oder Amazon geht, wird es einen großen Traditionsverlag wie S. Fischer oder einen mittelgroßen Verlag wie Campus künftig nicht mehr geben. Davor warnt Alexander Skipis, Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Es ist das Ziel Amazon, der Intermediär zwischen Autor und Leser zu werden. Das heißt mit anderen Worten, alle Verlage und Buchhandlungen überflüssig zu machen. Deshalb hat ja Jeff Bezos auch gesagt, wir müssen die Verlage jagen wie Gazellen. Das ist ja genau das, was dahinter steckt. Also mit anderen Worten, das ist eine Kampfansage gegen Verlage und Buchhandlungen, gegen einen Markt von differenzierten Vertriebssystemen, Buchhandlungen, die ja nicht nur Verkäufer sind, sondern Buchhandlungen sind ja Kulturstellen, das sind ja Kulturvermittlungsstellen. Dort findet kultureller Austausch statt. Das ist etwas, was im Übrigen auch der Gesetzgeber mit der Preisbindung dann durchgesetzt hat. Das ist ihm sehr viel wert. Und das ist unserer Gesellschaft sehr viel wert. Und darauf startet sozusagen der Angriff von Amazon. Ein Angriff, dem viele Verlage noch ziemlich hilflos gegenüberstehen. 2013 wurden in Deutschland bereits 21 Millionen E-Books verkauft. Und mit rund 40% Marktanteil in diesem Segment ist die Marktmacht von Amazon im Internet für die klassischen Verlage zurzeit fast erdrückend. Campusverleger Thomas Karl Schwörer. Naja, es ist vor allem ein Thema, was die E-Books anbetrifft. Da ist Amazons Anteil sehr groß. Aber es gibt Gegenbewegungen. Beispielsweise gibt es den Tolino, den E-Book Reader von einigen namhaften Buchhandlungen. Ein Erfolg, ein relativ singuläres deutsches Phänomen auch, dass hiesige Sortimente dem etwas entgegenstellen. Und auch das ist ein sehr interessantes, sehr relevantes Angebot für deutsche Leser. Beim Tolino-Projekt beteiligen sich Großbuchhandlungen Vitalia, Bertelsmann, Hugendubel und Weltbild. Technischer Partner ist die Telekom. Im Gegensatz zum E-Book-Reader Kindle, auf dem man nur Bücher lesen kann, die bei Amazon gekauft wurden, kann man mit dem Tolino E-Books von verschiedenen Anbietern und in unterschiedlichen Formaten lesen. Den Angriff von Amazon auf Verlage und Buchhandlungen wird der Börsenverein gleich in mehreren Veranstaltungen auf der Frankfurter Buchmesse thematisieren. Dass die traditionellen Verlage sich stärker gemeinsam gegen Amazon wehren, dies wäre aus der Sicht des Börsenvereins Geschäftsführers Alexander Skipis wünschenswert, sei aber rechtlich nicht so einfach. Solidarität ist ein sehr schönes Wort. Kartellrechtlich gesprochen ist es allerdings illegal. Das heißt, die Verlage dürfen sich nicht untereinander absprechen und sagen, wir müssten es einfach. Aber ich vermute, dass alleine durch die Erkenntnis dessen, was jetzt passiert, in jedem Einzelnen der Beschluss reift, unabhängig von dem anderen, dass es so nicht weitergehen kann. Und es gibt auch bereits Erfolge auf diesem Weg. So hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Konzern per Gerichtsbeschluss dazu gezwungen, die Buchpreisbindung in Deutschland einzuhalten. Alexander Skipis will den Druck jedoch weiter aufrechterhalten. Amazon ist ein Unternehmen, das kommunikativ eigentlich in der Steinzeit lebt. Also Corporate Citizenship, Good Corporate Citizenship und solche Begriffe, die ja aus dem Amerikanischen kommen, sind für die überhaupt kein Thema. Die wollen eigentlich nichts mit der Gesellschaft zu tun haben, sie wollen nur den Kunden abkassieren. Das ist der Punkt. Und dafür will der Konzern die Preise drücken. Auch wenn klare Beweise fehlen, ist es offensichtlich, dass Amazon Druck auf die Verlage ausübt, um höhere Rabatte auszuhandeln. So steht der Vorwurf im Raum, dass das Unternehmen Empfehlungslisten manipuliert und Bücher bestimmter Verlage verlangsamt ausliefert. Der Börsenverein hat sich beim Bundeskartellamt über eine solche Praxis beschwert. Betroffen war in dem Fall die Bonnier-Gruppe mit Verlagen wie Piper und Ullstein. Mehr als 500 deutschsprachige Autoren haben inzwischen einen Protestbrief unterzeichnet. Eine ähnliche Aktion hatte es zuvor in den USA gegeben. Aus Sicht der Verlage müssen auch und vor allem die Buchhandlungen mitziehen, wenn es darum geht, den deutschen Buchmarkt aufrechtzuerhalten. Die klassischen Buchhändler müssten sich auch mit E-Book-Formaten und den verschiedenen Lesegeräten auskennen. Sie sollten möglichst eben nicht nur das Lesegerät Kindle von Amazon, sondern auch den Tolino und andere digitale Medien anbieten und bedienen können. Das empfiehlt S-Fischer-Cheflektor Peter Sillem. Ich glaube, auch wenn Buchhandlungen verstehen, die Chancen des E-Books zum Beispiel, nämlich die Vorteile des stationären Buchhandels mit dem E-Book zu verbinden, dass sie Ansprechpartner sind für ältere Kunden, die sich schwer tun, einfach mit dem Umgang mit so einem Lesegerät, das ja viele Vorteile für sie hat, individuelle Einstellung der Schriftgröße, Hintergrundbeleuchtung, damit zu seinem Buchhändler gehen zu können und sagen zu können, bitte laden Sie mir diese Bücher auf das Gerät oder es funktioniert irgendwas nicht, gucken Sie mal. Wenn Buchhandlungen so etwas anbieten und wirklich ihr Selbstverständnis erweitern, dann glaube ich, ist es gar nicht schlecht um die Zukunft des Buchhandels bestellt. Die klassischen Verlage sehen die Buchhandlungen in den Innenstädten gewissermaßen als natürliche Verbündete, wenn es darum geht, Marktoligopole von Internetkonzernen wie Amazon oder Google zu verhindern. Doch es gibt einen weiteren Akteur im Verlagswesen, der genauso entscheidend für das Überleben der Verlage im Digitalzeitalter ist. Der Autor, Peter Sillem. Worüber ich viel nachdenke, worüber wir hier im Verlag viel nachdenken, ist natürlich die Frage des Selbstverständnisses der Buchverlage. Was leisten wir? Was leisten wir für unsere Autoren? Was müssen wir leisten? Und ich glaube, da gibt es viele Aufgaben für die Verlage. Also eben tatsächlich eine Auswahl zu treffen, Empfehlungen zu geben dem Publikum, aber eben auch das Selbstverständnis gegenüber den Autoren, ihnen alles bieten zu können rund um das Buch. Dazu gehören nicht nur die verschiedenen Ausgabeformen für Texte, ob gedruckt oder digital. Auch bei Bearbeitung etwa eines Erzählstoffes für ein Drehbuch oder für das Theater müssen die Verlagslektoren ihren Autoren Hilfestellung leisten, fordert Sillem. Auch juristische Beratung, all solche Dinge. Wir müssen einfach hundertprozentig für unsere Autoren da sein. Und das, glaube ich, wird die Zukunft der Buchverlage sein. Campus-Verleger Thomas Karl Schwörer meint, dass die Lektoren trotz dieser zusätzlichen Aufgaben die sorgsame Arbeit am Autorentext nicht vernachlässigen dürfen. Textqualität ist nach wie vor von zentraler Bedeutung. Auch die Originalität einer Idee. Letztlich ist es sympathisch in unserem Geschäft, dass es ein idealistisches Geschäft ist. Das heißt, wir verbreiten Ideen. Und das Potenzial dieser Ideen einzuschätzen, ist ein Kernteil unseres Geschäfts. Das andere sind die Autoren. Autoren sind mit das wichtigste Kapital eines Verlegers. Diese Autoren zu halten und ihnen das Gefühl zu geben, sie haben zu Recht Vertrauen in den Verlag und mit ihren Ideen, also ihren Babys, geht der Verlag so um, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Also durchaus auch diese irrationale Seite eines Autors, auch das ist von ganz zentraler Bedeutung. Die wenigsten Autoren verdienen ja richtig Geld mit ihren Büchern. Es ist die Verbreitung von Ideen und da steckt viel Herzblut von Autoren drin. Damit müssen wir sehr verantwortungsvoll umgehen. Sie müssen den Autoren zur Seite stehen, vielleicht dabei helfen, noch mehr aus einem Text rauszuholen, dabei die Autoren unterstützen. Sie müssen natürlich auch stärker über Marketingfragen nachdenken, Vertriebsfragen nachdenken, aber sie müssen vor allem da sein. Sie müssen da sein für die Autorinnen und Autoren, für alle Fragen, die sie haben. Und das ist eine große Aufgabe. Für die Autoren da zu sein, heißt das heute für große Verlage wie S. Fischer nicht vor allem in Berlin zu sein? Berlin hat sich seit dem Mauerfall mehr und mehr zum intellektuellen Zentrum der Republik entwickelt. Die Hauptstadt lockt Künstler und Schriftsteller aus aller Welt an. Hier gibt es viele literarische Talente zu entdecken. Der Surkamp Verlag zog die Konsequenz aus dieser Entwicklung und verlegte mit großer öffentlicher Begleitmusik seinen Sitz von Frankfurt am Main nach Berlin. Der in Berlin gegründete S. Fischer Verlag, den Peter Surkamp während der Nazizeit übernommen hatte, als die jüdische Verlegerfamilie aus Deutschland fliehen musste, ist immer noch in Frankfurt am Main. Und dort wird er auch bleiben, versichert Cheflektor Peter Sillem, obwohl tatsächlich viele Autoren des Verlages in Berlin leben. Gleichzeitig ist ja ein großer Vorteil des deutschen Verlagswesens sein Föderalismus. Also ich finde es sehr, sehr schön und man merkt es den Programmen auch an, wenn Sie an Kiepenheuer und Witsch denken zum Beispiel. Die Verwurzelung in Köln, das merkt man im Programm an. Das ist etwas ganz anderes, als wenn der Verlag in Berlin wäre. Der S. Fischer Verlag ist inzwischen, das ist ja eine lange Geschichte, die sehr die deutsche Geschichte spiegelt, länger in Frankfurt ansässig, als er je in Berlin ansässig war, wo er 1886 gegründet worden ist von Samuel Fischer, von wo er vertrieben worden ist. Die Verlagsdichte in München, wir haben Hamburg. Und ich glaube, das ist wirklich für die kulturelle Vielfalt, für die Vielfalt der Verlagsprogramme nur förderlich, dass wir über ganz Deutschland verbreitet sind. Auch der Campus Verlag will das quirlige Milieu des an das Frankfurter Messegelände angrenzenden Studenten- und Migrantenviertels Bockenheim nicht missen, versichert Thomas Karl Schwörer. Er habe noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, nach Berlin zu gehen, sagt der Mann, der auch schon mal Verleger des Jahres war. Bockenheim ist ein multikultureller Stadtteil. Wir halten uns zugute, dass wir ein sehr weltoffener Verlag sind, ein Verlag mit internationaler Ausrichtung. Und Frankfurt ist aus meiner Sicht die internationalste, weltoffenste Stadt, die Deutschland zu bieten hat. Insofern fühlen wir uns hier sehr wohl. Für die Autoren da zu sein, das bedeutet zurzeit ohnehin vor allem, die neuen digitalen Distributionswege zu erschließen. Der Verlagsstandort tritt dabei in den Hintergrund. Die Verlage müssen Autoren heute dabei helfen, Inhalte auf ganz anderen Wegen zu verkaufen als in Buchform, ob gedruckt oder digital. Der Campus Verlag fasst etwa Inhalte verschiedener Sachbücher und Autoren im Segment Unternehmenskommunikation und Managementratgeber digital zusammen und bietet sie Unternehmen an. Statt etwa lose Blattsammlungen für die Unternehmensführung gibt es aus dem Verlagshaus in Frankfurt-Bockenheim künftig Dateien mit Tipps für Unternehmen, die ein Digital-Abo gekauft haben, so Verlagsleiter Thomas Karl Schwörer. Wir haben mehrere Unternehmen, mit denen wir Abkommen haben, die unsere Inhalte beziehen. Und sie beziehen sie in einer Art und Weise, die buchübergreifend ist. Da geht es gar nicht mehr um Einzeltitel, sondern da geht es um entscheidungsorientierte Problemlösungen für spezielle Probleme, diese Unternehmen auf der Grundlage unserer Inhalte. Auch das muss und will natürlich aufbereitet werden, quasi mundgerecht für diese Mitarbeiter in den Unternehmen. Und das setzt Arbeit voraus, aber die investieren wir gern, weil auch das ist unser Zukunftsgeschäft. Doch damit sich Unternehmen für die Inhalte von Büchern interessieren, müssen sie erst einmal wissen, dass es diese Bücher gibt. In der Vergangenheit waren Rezensionen in Tageszeitungen dafür enorm wichtig. Umso mehr sorgen sich die Buchverlage, dass die Auflagenzahlen der Zeitungen kontinuierlich zurückgehen und auch große Feuilletons von massivem Personalabbau bedroht sind. Fischer-Cheflektor Peter Sillem. Das beunruhigt uns natürlich, weil wir uns fragen müssen, wie erfahren jeweils die Leserinnen und Leser eines Buches von der Existenz dieses Buches? Und da waren natürlich die Feuilletons immer wichtige Partner und sind es auch nach wie vor. Aber wir müssen uns trotzdem ganz genau darüber Gedanken machen, was können wir tun, damit die 3.000, 7.000, 20.000, 100.000 Leser, die ein Buch haben kann, überhaupt erfahren, dass es dieses Buch gibt. Campus-Verleger Thomas Kai Schwörer setzt darauf, dass die Buchrezensionen der Tageszeitungen mit dem Auflagenrückgang nicht verschwinden, sondern von den Feuilletonisten in ähnlicher Qualität im Internet angeboten werden. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass diese, hoffe ich jedenfalls, dass diese Zeitungen und Zeitschriften gar nicht mehr existieren, sondern die Frage ist, werden sie das Printangebot so aufrechterhalten können? Aber natürlich gefährden die sinkenden Werbeerlöse, gefährden diese Medien als solche, das ist ganz klar. Für uns als Verlage sind das ganz wichtige Plattform für Inhalte. Natürlich bricht auch uns etwas weg, wenn es diese Seiten nicht mehr geben sollte. Ich kann den Kollegen nur alles Glück der Welt wünschen. Glück für die Produkte des Gutenberg-Zeitalters, ob Zeitungen oder Bücher. Diesem Glück kann man aber auch nachhelfen. Macht haben dabei vor allem die Leser, betont Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die Leser können etwa den Vorteil von Online-Bestellungen nutzen, ohne damit den Niedergang der Buchhandlungen in den Einkaufsstraßen zu befördern. Denn auch viele kleine Buchhändler sind längst selbst im Internet aktiv, so Skipis. Schon über 2.000 bis 3.000 Buchhandlungen haben Webshops genau wie Amazon. Das heißt, sie können genau alles dort genau bei der gleichen Bequemlichkeit bestellen. Das sind alles Punkte, die sich jetzt offensichtlich auszuzahlen beginnen. Wir stellen fest, dass die Buchhandlungen zurzeit mehr Umsatz machen als die gesamte Branche. Und das heißt, da kommen wieder Käufer und Leser zu den Buchhandlungen zurück. Viele Buchhändler berichten von Verkaufsgesprächen, die mit dem Satz beginnen: Ich habe früher bei Amazon gekauft. Also ich glaube, wir sind da recht erfolgreich und das wird sich natürlich noch weiter fortsetzen. Die Buchbranche hat verstanden, was der digitale Markt bedeutet und insofern sind wir vielleicht auch ein kleines Vorbild für den übrigen Einzelhandel. Dennoch hat das Internet gegenüber dem Buchladen einen entscheidenden Nachteil, glaubt Campusverleger Thomas Karl Schwörer. Es ist weniger inspirierend als eine gut sortierte Buchhandlung, deren Regale und Büchertische das Wissen und die Leseleidenschaften der Händler widerspiegeln. Das ist eigentlich die beste Art, sich inspirieren zu lassen in eine 3D-Form, die das Internet so nicht kopieren kann. Bei allem Verständnis, dass es sehr bequem ist, übers Internet zu gehen und sich da auf dem Laufenden zu halten, das ist gewiss so, es spart Zeit. Aber meine Erfahrung, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, ist, dass ich immer klüger wieder rauskomme. Das wäre mein Hinweis. Leser, die weiterhin gerne in Buchhandlungen gehen, Buchhändler, die ihre Kunden kennen und deshalb individuelle Lesetipps geben und auch mal einen E-Book-Reader reparieren oder eine Datei wiederherstellen. Sowie schließlich Verlage, die Leser immer wieder mit Inhalten überraschen, mit denen sie nicht gerechnet und die sie eigentlich auch nicht gewollt haben, denen sie sich aber dann hingeben. Wenn dieses magische Dreieck des Buchmarktes im digitalen Zeitalter funktioniert, dann ist auch Peter Sillem vom Fischer Verlag nicht bange um die Zukunft der Branche. Man kann viele Entwicklungen beklagen, man kann sie aber natürlich auch als Chance nutzen und Nischen suchen, in denen noch nicht so viele sitzen. Und ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ein gutes Klima für Individualität, für persönliche Ansprache, für Empfehlungen. Wenn man dieses Klima für sich zu nutzen weiß, kann das gut gehen.